Mit der feierlichen Verleihung der Goldenen und Silbernen Löwen sind gestern Abend die 70. Filmfestspiele von Venedig zu Ende gegangen. Venedig ist ja das älteste Filmfestival der Welt und es gilt als das Festival des Autorenfilms. Hier kommt die Kinowelt zusammen und zeigt neue Formen und neue Handschriften. Und natürlich darf auch der Glamour bei so einer Veranstaltung nicht fehlen. George Clooney, Sandra Bullock, Nicolas Cage, Daniel Radcliffe und Scarlett Johansson ließen es sich nicht nehmen, über den roten Teppich am Lido zu flanieren. Sowohl die Staraufläufe als auch das filmische Geschehen am Lido haben unsere Filmkritikerin Anke Lewicke und Katja Nikodemus, die Kinoredakteurin der Zeit, verfolgt. Sie sitzen jetzt bei den italienischen Kollegen der Rai im Studio. Hallo. Buongiorno. Gleich im Chor. Der Goldene Löwe ging ja, das haben wir auch vermeldet, an den italienischen Dokumentarfilm Sacro Gra. Ein Dokumentarfilm als Hauptpreis, das steht ja nicht gerade auf der Tagesordnung. War das auch für Sie eine Überraschung? Also ich muss sagen, es war für mich eine Riesenüberraschung. Ich glaube, ich bin noch nie von einer Juryentscheidung so überrascht worden. Sacro Gra von Gianfranco Rossi, der folgt ja einer Handvoll Menschen, die rund um den römischen Autobahnring Gra, also Grande Raccordo Anulare, leben, die da wohnen und arbeiten. Und da gibt es also einen Rettungssanitäter im Ambulanzwagen, einen Aalfischer, einen Aristokraten, der sein Palazzo an Fotoagenturen vermietet, eine in die Jahre gekommene Prostituierte, einen Insektenforscher, der sich um den Schädlingsbefall bei Palmen kümmert. Und zwischen diesen teilweise recht skurrilen, merkwürdigen Figuren springt der Film nun ziemlich beliebig hin und her. Und die Idee ist klar, Rossi will vom Leben an der Ringautobahn, also vom Leben am Rande erzählen. Und für diesen Rand oder für diese periphere Topografie hat der Film aber überhaupt kein Gefühl zu entwickeln. Also er könnte im Grunde auch am Frankfurter Kreuz spielen, war so mein Eindruck. Und durch diese Ortlosigkeit entsteht leider auch kein Gefühl für ein Land oder für eine Gesellschaft oder für das Leben an den Rändern einer Gesellschaft. Also letztlich fand ich, das war ein Hauptpreis für einen ziemlich banalen Film. Ja, vielleicht sollte ich da hinzufügen, dass der Film vor heimischem Publikum hier in Italien dennoch sehr gut ankam. Und das hängt vielleicht einfach damit zusammen, dass es in Italien nicht so eine Tradition des Dokumentarfilms gibt, dass man nicht so verwöhnt ist in Italien, wie wir zum Beispiel in Deutschland mit guten dokumentarischen Arbeiten. Und da musste ich aber auch nochmal an Cannes denken. Da hat ja vor einigen Jahren Michael Moore für Fahrenheit 9/11 eine Goldene Palme bekommen. Und das war damals natürlich ein politisches Statement, weil es in dem Film ja um die Politik der Amerikaner nach den Terroranschlägen ging. Aber ich sehe hier eben auch in diesem Film nicht die politische Entscheidung. Also Katja Nikodemus hat es ja schon eben gesagt, also dem Regisseur gelingt es nicht, dieses Leben, von dem er erzählen möchte, mit einem größeren Leben zu verbinden, mit der italienischen Politik. Also für mich ist das letztlich ein sehr belangloses Werkchen geworden. Der große Favorit beim Publikum und auch bei der Kritik war ja Stephen Frears Philomena. Der bekam nur, muss man fast sagen, den Drehbuchpreis und die gefeierte Judi Dench bekam auch keinen Löwen. Wie erklären Sie sich das denn? Also ich kann mir das eigentlich nur mit so einer Art pubertären Verweigerungshaltung der Jury erklären, also mit einer Rebellion gegen das Offensichtliche oder gegen die Autorität, in dem Fall die Autorität von Judi Dench. Denn ihre schauspielerische Leistung in Stephen Frears Road Movie Philomena, die hat dieses Festival einfach überragt, muss man sagen. Judi Dench spielt ja eine ältere Irin, die sich auf die Suche nach ihrem verlorenen Sohn begibt. Der wurde ihr vor Jahrzehnten von katholischen Nonnen weggenommen. Und sie spielt diese Figur völlig ohne Sentimentalität, mit einer ganz großen Selbstironie und einer ganz großen Herzensklugheit auch. Und sie war so offensichtlich die beste Schauspielerin dieses Festivals und ich glaube, sie wird auch für ihre Philomena bestimmt eine Oscar-Nominierung bekommen. Und der Preis der besten Darstellerin, der ging dann ja an die italienische Schauspielerin Elena Cotta für die Rolle einer sturen alten Frau in dem Film Via Castellana Bandiera. Aber man muss sagen, Judi Dench, die spielt in jeder Hinsicht einfach in einer anderen Liga. Ja, aber trotzdem muss ich jetzt noch mal sagen, der Goldene Löwe für Stephen Frears Film, das wäre auch einfach zu viel des Guten gewesen. Ein bisschen übertrieben, ja. Ja, weil Stephen Frears doch auch so ein Regie-Routinier ist. Also man merkt, dass er sich mit seinen Bildern eigentlich gar nicht mehr Mühe gibt. Der Film ist ja auch ein Road-Movie. Und wenn Judi Dench mit dem Journalisten im Auto sitzt, dann sieht man eben, dass das im Anhänger gedreht wurde. Aber trotzdem, ich finde es gut, dass dieser Film den Drehbuchpreis bekommen hat, weil dieser Film eröffnet uns ja zwei Perspektiven auf die Ereignisse. Einmal die Perspektive von der sehr lebensklugen Judi Dench und dann dieses Journalisten, der zwar scharf denkt, der aber eigentlich immer die Menschen auch in der Institution verurteilt. Aber es ist der Blick eben von Judi Dench, der uns auf diese Schwestern, die ja damals so viel Böses angetan haben, doch eben anders sehen lässt. Und das war dem Drehbuchautor, der auch der Darsteller des Journalisten ist, Steve Coogan, besonders wichtig. I'd like to add, actually, I'd like to add that although it criticizes the institution, the way the church as an institution behaved, it actually, I think, dignifies people who have simple faith and in the shape of Philomena. So it's not a polemic, an attack, which would have been too simplistic. And in these modern times, quite an easy thing to do. Also es geht im Film eben nicht darum, den Glauben zu verurteilen, sondern das zu verurteilen, was mit dem Glauben gemacht wird. Und das finde ich eben in diesen Zeiten besonders wichtigen und auch sehr spannenden Kommentar. Wären wir mal so ein bisschen übergreifender. Was war das denn für ein Jahrgang? Was hat die Regisseure interessiert und welche Themen dominierten da in Venedig nach Ihrem Eindruck? Naja, anlässlich des 70. Geburtstags hat man hier vor den Filmen immer so schönes Wochenschaumaterial aus den ersten Jahrzehnten des Festivals gezeigt. Und das war schon ganz toll, wenn man dann Ingmar Bergman, Federico Fellini, Luis Buñuel plötzlich hat auf der Leinwand wieder auferstehen sehen. Da hätte man sich am liebsten eben vor ehrfurcht hingekniet, aber ach, Gott sei Dank sind die Stuhlreihen so eng, dass das gar nicht geht. Und es gab eine interessante Wochenschau aus dem Jahr 1964, da hat Michelangelo Antonioni für die Rote Wüste den Goldenen Löwen bekommen. Und es gibt ein Interview und er sagt eigentlich kaum was. Und der Kommentator sagt dann einfach am Ende, ja, Antonioni ist ein Meister der Nichtkommunikation. Und damit wird natürlich auch ein Kino kommentiert, was sich der klassischen Erzählhaltung verweigert. Und genau so ein Kino haben wir in diesem Jahr auch gehabt. Also es gab nicht das klassische Geschichtenkino, sondern man könnte eher von einem Zustandskino sprechen. Also die Regisseure haben uns versucht, uns mit in die Lebenswelten ihrer Helden zu nehmen, mit in deren Perspektiven. Und man war dann in den Zuständen drin von einer unglaublichen Einsamkeit, Isolation. Und der Taiwanese Chang Ming-Yang, der für seinen neuen Film ja mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde, ist wie Antonioni auch ein Entfremdungskünstler. Sein neuer Film heißt Four Dogs. Es geht um eine Familie, die kommt vom Land in die Stadt und kommt eigentlich nie ins Zentrum vor. Und sie umkreist immer die Stadt und sie scheinen aus dem eigenen Leben gefallen zu sein und wohnen auch in so einer Art Slum. Und das hört sich jetzt wie ein Sozialdrama an, aber der Film hat einen unglaublichen Kunstwillen. Also es gibt fast exzessiv lange, sehr präzise choreografierte Einstellungen, die uns wirklich mit in diese Einsamkeit dieser vier Menschen, Vater, Mutter und die beiden kleinen Kinder nehmen. Also man ist da wirklich drin in der Welt und hat auf einmal ein Gespür, eine Ahnung von dieser Welt bekommen. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, Anke Liebe, Sie haben es ja schon angedeutet, aber ich fand wirklich auch wirklich interessant, was Sie da gesagt haben, dass die Kinder einfach oft das Medium dieser Einsamkeiten und Verlorenheiten waren auf diesem Festival. Es war wirklich ein Festival der verlorenen und zerstörten Kindheiten, ja, neben den interessanten formalen Beobachtungen. Und das ging wirklich von Tsai Ming-liang und Asien über Europa dann bis zu David Gordon Greens Südstaaten-Drama Joe über einen Jungen in einer White-Trash-Familie, der sich dagegen Gewalt und Alkoholismus seines Vaters behaupten muss. Also im Grunde würde man nach diesem Festival am liebsten ein Waisenhaus eröffnen. Das klingt so, als sei das ein extremer Jahrgang gewesen dieses Jahr, thematisch wie formal. Ja, auf jeden Fall. Also und da passt eben auch gut der deutsche Film rein von Philipp Gröning, Die Frau des Polizisten. Dort geht es eben um häusliche Gewalt. Ja, es ist ein Film eigentlich, der inhaltlich und formal ein richtiger Brocken war, muss man sagen. Also den musste man zu Anfang des Festivals erstmal verdauen. Es wurde auch sehr viel darüber diskutiert. Gröning, der entfaltet ja in 3 Stunden und fast 60 Kapiteln diese Chronik der häuslichen Gewalt. Und in losen Szenen, da zeigt er eben das Leben von einer Kleinfamilie in der deutschen Provinz, Mutter, Vater, Kind. Es hat fast eine märchenhafte Konstellation. Und das sind zunächst mal Alltagsbeobachtungen, Fernsehen, Spielen, Essen. Irgendwann aber registriert man den ersten blauen Fleck auf dem Rücken der Frau. Und Gröning zeigt jetzt so, wie die Gewalt das Leben dieser 3 Menschen ganz langsam zerfrisst und zerstört. Und die Form, die er dazu gewählt hat, die ist eben so extrem wie das Thema, nämlich 60 Kapitel mit jeweils 2 Schrifteinblendungen, 120 Titel sozusagen. Und hier in Venedig hat er eben auch erklärt, warum er sich für diese Form, die man eben auch formalistisch finden kann, entschieden hat. Die Kapitel sind natürlich dafür da, dass du als Zuschauer wieder eine Distanz gewinnst und selber entscheiden kannst und merkst, dieser Film ist ein Film, der dich nicht einfach nur überrumpelt, sondern dass du selber als Zuschauer immer wieder schauen musst, was in dir selber dein eigener Standpunkt ist. Insofern ist es wichtig, dass es diese Distanz gibt, damit der Zuschauer sein eigenes Urteilsvermögen hat. Dieser Film ist ja eigentlich eine Frage an den Zuschauer mehr als eine normale Erzählung. Und es ist auf jeden Fall eine Parabel, die einfach die Frage aufwirft, was gebe ich weiter? Gebe ich eine Zerstörung weiter oder gebe ich Liebe weiter? Ja, ich muss sagen, wenn Philipp Gröninger sagt, es ist eine Frage an die Zuschauer, muss ich sagen, ich habe diese Frage für mich dann unterschiedlich beantwortet. Erst war ich total genervt von der Form des Films und dann fand ich sie doch überzeugend, weil die Gewalt hier eben nicht einfach ausgestellt wird und auf diese Weise auch nicht auf dem Zuschauer abgeladen wird, sondern weil man eben zurücktreten, betrachten und reflektieren kann. Aber trotzdem fand ich es ganz spannend. Ich meine, über diesen Film haben wir alle am meisten diskutiert, dass es aber bei den Diskussionen immer um die Form des Films ging, also nie um das Thema. Und da frage ich mich, gibt es dann doch so einen Kunstwillen von dem Regisseur, der einen Überhang erzeugt, sodass wir immer bei der Form bleiben? Wesentlich interessanter fand ich oder auch noch konsequenter den griechischen Wettbewerbsbeitrag, der ja mit der besten Regie und dem besten Darstellerpreis ausgezeichnet wurde. Miss Violence ist der Titel. Das ist ein ähnlich starkes, heftiges Thema. Dort geht es eben um sexuellen Missbrauch in einer Familie. Man kommt in einem Haushalt rein mit Großeltern, Kindern und Enkeln und man weiß überhaupt erst gar nicht, wie die zusammengehören. Und so langsam entwickelt der Film eben ein Gespür auch für die Gewaltstruktur, die dort herrscht. Gleichzeitig wird aber auch der äußere Druck erzählt, dass der Großvater eben arbeitslos ist und so weiter. Und dennoch möchte der Regisseur Alexandros Avranas seinen Film Miss Violence nicht als aktuellen Kommentar auf Griechenland verstanden wissen. Die Wahrheit ist, dass die wirtschaftliche Krise in ganz Europa auch eine Krise der Werte ausgelöst hat. So ist es ungemein wichtig, die Stimme für die Opfer und die Schwachen dieser Krise zu erheben. Und dazu gehören vor allem die Kinder. Mein Film ist keine Metapher für Griechenland. Es ist vielmehr ein symbolisches Drama, das überall auf der Welt spielen kann. Und in dieses Drama nimmt er uns wirklich mit hinein, in die Unmacht dieser Figuren, dieser Mädchen, denen einfach solche Verletzungen zugefügt worden sind, dass sie nur noch Marionetten ihres Lebens sind, dass sie eben aus dieser Gewaltstruktur sich nicht befreien können. Aber diese Unmacht ist einfach auch in den Bildern von Philipp Gröning drin und ich glaube, deshalb haben beide Filme so einen Nachhall. Nun klingt das ja so, als ob das ein unglaublich hartes Festival ist, aber ein Moment bei so einem Festival, gerade Venedig und bei diesem Wetter, ist ja auch immer der Glamour. Also wie machen sich denn die Stars in solchen unkonventionellen Filmen? Ja, Sie haben recht, das hört sich jetzt alles hart an. Man muss sagen, wir waren hier nicht in einem Ghetto des Elends, sondern man hat wirklich hier gesehen, wenn Filmmacher sich eine tolle Form für ihr Kino überlegen, dann kann das Kino von allem erzählen, vom Missbrauch, von häuslicher Gewalt und es sind einfach spannende, großartige Filme. Aber natürlich ist man auch hier, um mal am roten Teppich zu stehen und auch zu gucken, wie George Clooney darüber läuft oder Nicolas Cage. Und ich fand, dass diese beiden Schauspieler hier wirklich auch zwei ganz interessante Art und Weisen hatten, mit ihrem Leinwand-Image umzugehen. Also George Clooney, der spielt ja in dem Eröffnungsfilm Gravity, in dem Science-Fiction, einen Astronauten und man sieht da zum Beispiel in diesem Film seine Schönheit überhaupt nicht, weil er so in diesen Astronautenanzug eingezwängt ist und eigentlich nur durch seine Stimme präsent ist. Und nach dem Unfall auf der Raumstation muss er eigentlich die ganze Zeit nur Sandra Bullock ermutigen, weiterzumachen. Also er ist hier der gute Launemann, das Sonnenscheinchen. Letztlich ist er so eine Art Nespresso-Werbefigur im Weltall. Und ich finde, es spricht sehr für seine, ja, für seine Selbstironie, dass er diese Rolle, die letztlich auch nur eine Nebenrolle ist, angenommen hat. Und dieser zweite interessante Hollywood-Auftritt hier, oder männliche Hollywood-Auftritt, war eben Nicolas Cage. Der hat ja eigentlich in den letzten Jahren nur herumgeschlampt, also sich als Schauspieler wirklich in schlechten Filmen nur noch selbst zitiert, fast wie eine Witzfigur, eine Karikatur. Und in dem Südstaaten-Drama Joe, da spielt er eben einen Vorarbeiter und Ersatzvater für den jungen Helden. Und er spielt eben einen kaputten Typen, einen Trinker mit einer Gewaltvergangenheit. Und plötzlich kann man eben sehen, wie sich so die Leinwandpersönlichkeit eines Schauspielers wieder entfaltet, wieder öffnet, wie Risse und Verletzlichkeiten sichtbar werden. Und das fand ich eine ganz tolle Erfahrung, das hier so zu sehen. Ja, und da müssen wir noch Scarlett Johansson einreihen in diesen tollen Erfahrungen. Sie spielt in dem Science-Fiction Under the Skin. Ein Alien in Frauengestalt, ganz teilnahmslos, guckt sie auf die Welt, sie sammelt Informationen ein und sie sammelt auch Männer ein, die sie dann konserviert. Und was das Interessante an diesem Film war, sie blickt auch ganz teilnahmslos auf ihre eigene Körperlichkeit, auf ihre eigene Schönheit. Und das war dann natürlich auch ein Kommentar auf das Glamour-Wesen eines Stars, auf das Wesen der Schönheit. Also das war auch ganz schön. Kurze Frage. Jetzt kommt der O-Ton von Scarlett Johansson, die wollten wir ja noch hören, ne? Ja, also können wir gerne noch einblenden, weil Scarlett Johansson hat uns ja dann auch hier ein kleines Interview gegeben und gesagt, für sie war es ganz spannend, diesen Film zu drehen, weil der Film einfach improvisiert war und sie dadurch ihre Figur so richtig erst entwickeln musste. All the pieces were coming together day by day, moment by moment in his mind and for me, I mean, his vision of the story as a whole was taking shape, and mine was a much more isolated experience. You know, I was experiencing I was discovering my own identity as a character. Ja, hier kann man der Schauspielerin schön beim Denken zuhören, wie sie einfach erzählt, dass es für sie ungewohnt war, in improvisierten Szenen zu drehen, nicht von dem Regisseur so an die Hand genommen wurden. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, dass so große Hollywood-Darsteller einfach auch mal bei solchen kleinen, interessanten Filmen eben mitmachen und sich selbst ausprobieren. Danke an unsere Filmkritikerin Anke Lewicke und Katja Nikodemus, Kinoredakteurin bei der Zeit. Beide waren aus Venedig, wo gestern Abend die Goldenen Löwen verliehen wurden. Und während die Kinowelt sich jetzt vom Lido verabschiedet, ist das nächste Filmevent schon voll im Gang. Viele Filme, die schon in Berlin, Cannes und Venedig erfolgreich gezeigt wurden, die werden dem nordamerikanischen Markt in Toronto präsentiert. Zudem beginnt die Oscarsaison und die ersten Kandidaten stellen sich beim Filmfestival in Toronto vor. Und ich werde später mit Susanne Burg von dort über ihre ersten Eindrücke sprechen.